Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D., Episode 13 von Staffel 4 mit dem Titel Boom. In dieser Episode gab es zwei große Storylines. Wir reden zuerst über die Storyline, in der es um Coulson, Mac, Ada, Radcliffe und dann die neue Figur Agnes geht. Weil da war ja interessant, dass wir als Zuschauer herausfinden, dass Radcliffe eine Partnerin hatte und die dann auseinandergingen und sie dann das Vorbild für Ada dann eigentlich war, ohne dass es Agnes war, wusste, und sie ist todkrank. Und das gibt eigentlich die Motivation für Radcliffe, wieso er dann dieses Framework und entwickeln will. Das fand ich besonders mal wichtig, dass mir hier meine klarere Motivation für Radcliffe präsentiert bekamen, weil da fand ich immer ein bisschen komisch, so ist er jetzt eben nur von diesem Buch, wird er von diesem Buch geleitet und so, also das ist wohl immer noch der Fall, aber es gibt ihm noch ein bisschen, noch eine persönlichere Ebene, obwohl man auch sagen kann, vielleicht ist es klischeeartig oder wenn er da immer, eine Liebe zu einer anderen Frau und sie ist todkrank und jetzt muss er als Wissenschaftler herausfinden, wie er sie retten kann und dann verlässt er sie, obwohl es wichtiger wäre, dass er bei ihr bleibt. Aber es ist auch etwas, das man immer wieder sieht. Und ich frage mich halt, ob die Schreiber der Serie das schon vorher geplant haben oder das relativ eine neue Idee ist, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber ich fand es cool, die Schauspielerin, die Ada spielt, auch mal in einer anderen Form zu sehen. Das ging mir auch so. Ja. Also hast du es gut gefunden, wie sie es gemacht haben, oder was hat dir weniger oder mehr gefallen? Also ich stimme dir in allem zu, was du bis jetzt gesagt hast. Und ich fand es aber unabhängig davon auch schön, sie in einer anderen Rolle noch zu sehen und dadurch halt noch mal krasser die Unterschiede zu sehen, die Ada halt dann doch zu Menschen hat. Und es ist einfach enorm, wie viel entspannter das Gesicht von Agnes ist. Und ja. So. Und ich finde, da sieht man, wie schön die Schauspielerin das macht. So, es ist viel flüssiger, viel elastischer, ihr Gesicht als Agnes. Und es ist nicht einfach nur das Outfit oder sonst was, oder die Haare oder so, die natürlich sicher auch speziell gewählt wurden, dass sie ihr ein viel weicheres Aussehen geben, aber es ist wirklich ihr Gesicht auch und wie sie sich bewegt und wie sie ärgerlich wird. Und ja, es war schön, das zu sehen und auch irgendwie, also die Figur von Ada in einer Rolle zu sehen, wo sie selbst Entscheidungen treffen kann. Natürlich ist Agnes nicht Ada, aber es ist trotzdem die Form und die Figur dieser Frau. Und ich glaube, dass es auch sehr bewusst gesagt wurde, dass Coulson sagt an einer Stelle, she made a choice. Und ich glaube, das war ein bewusstes Element von den Schreibern, weil Agnes hat im Vergleich zu Ada eine Choice, was sie machen will. Es ist, glaube ich, jetzt langsam nicht mehr so klar, wie viel Choice oder wie viel Wahlmöglichkeiten auch Ada hat, weil sie nimmt ja diesen Ring, was wir davon ausgehen können, dass das komplett von ihr kam, dass sie den nimmt. Aber grundlegend ist Ada nicht ihre eigene Herrin. Und da Agnes als Gegensatz zu haben und das auch nochmal aufzuzeigen, dass sie halt selbst ihre Wahlmöglichkeit hat und das trotzdem bedeuten kann, dass sie sich für Radcliffe entscheidet, fand ich wichtig, also einfach dieses Moment von Wahlmöglichkeit und Selbstbestimmung aufzuzeigen, dass sie sich halt nicht von Coulson und Mac bestimmen lässt, sondern dann selbst entscheidet. Genau, aber im Hinblick auf Ada bin ich jetzt halt wieder verwirrt, weil ich dachte eigentlich, wir hätten geklärt, dass die wirklich nach einem Programm ablaufen und das alles gesteuert ist. Und jetzt haben wir aber Ada in ihrer neuesten Version, die dann doch, finde ich, eigene Entscheidungen trifft. Oder vielleicht war dieser Ring jetzt auch das erste, wo sie so richtig selbst entscheidet, ich nehme den. Kann auch sein, dass sie jetzt gelernt hat, dass sie nicht unique ist, wie sie sagt in der einen Szene, dass das vielleicht wie etwas ausgelöst hat. Dass sie sieht, oh, ich bin, also ich, jemand anders ist eigentlich das Original oder im, also das Aussehen basiert auf dieser Person und ich bin nicht alleine in dem. Oh, sehr vorher hatten sie auch ja noch eine weitere Kopie, die zerstört wurde. Aber vielleicht einfach das Bewusstsein, oh, eigentlich gibt es einen Mensch, der eigentlich ich bin oder auf eine komische Art und dass jetzt vielleicht diesen Ring, vielleicht das, weil sie da vielleicht jetzt wie versucht, diese Rolle zu übernehmen oder vielleicht hat auch Radcliffe irgendwie geplant, dass dann Ada eigentlich der neue Körper von Agnes wird, das kann ich mir noch vorstellen. Mhm. Das wäre wie so der nächste Schritt, dass man das Bewusstsein in dieses Framework packt, aber dann eben mit diesen LMDs dann auch ihren Körper wieder herstellt, statt einen biologischen, dann einen Androidenkörper. Ja. Und dass dann Ada wie nicht mehr existieren muss oder darf und dann ausgewechselt wird mit Agnes Bewusstsein. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da Agnes sich dann ob sich Ada dagegen wehrt oder es vielleicht selber in diese Richtung pusht, das wissen wir jetzt noch nicht, aber dass sie ein Schmuckstück, das sehr persönlich auf sich übernimmt, ist jetzt schon eher speziell. Und ja, das müssen wir immer noch schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, also habe ich dich richtig verstanden, dass du auch sagen willst, es sind verschiedene Möglichkeiten. Also sowohl die Möglichkeit, dass in diesem Moment, wo er sagt, oder wo sie sagt, ich bin nicht einzigartig, sie ein Bewusstsein für sich selbst erhält. Ja, das könnte sein. Als auch, dass sie selbst denkt, okay, ich bin nicht einzigartig, sondern gehe zurück auf Agnes, also muss ich Agnes werden. Und drittens, dass Radcliffe das selbst geplant hat, dass er irgendwann Ada Agnes sein lassen möchte. Also dass wir diese verschiedenen Möglichkeiten haben. Oder auch vermischt. Ja. Bei Radcliffe ist ja jetzt immer wieder was Neues rausgekommen. So, ah nein, das hat er schon immer geplant. Oder, ah nein, nein, ich ging es um das und das. Deswegen finde ich es gerade schwierig, weil es kommt dann doch aus dem Nichts wieder anders. Aber das sind genau diese Sachen, ja. Okay, ja. Also auf jeden Fall glaube ich, dass Agnes, die Hinzufügung von Agnes, dieses Thema Selbstbestimmung nochmals aufgeworfen hat in Bezug auf Ada. Ja, was wir jetzt mal weiter beobachten können. Das ist so, ja. Genau. Und eben, im anderen stimme ich dir zu. Ich fand es auch gut, mal die Motivation von ihm ein bisschen genauer zu sehen. Gleichzeitig dachte ich, okay, die alte klassische Geschichte. Ja, der Mann ist hin und her gerissen, weil seine Ehefrau, also es ist immer, das ist nicht die Geschichte der Frau, die diese Krankheit durchmachen muss, ist im Vordergrund, sondern wieder halt, oh, wie der Mann damit umgeht. Also es ist jetzt sehr eine grobe Kritik, aber ich fand es ein bisschen aus dem Nichts. Es wurde vorher nie was angedeutet, dass Radcliffe dann noch so eine Geschichte hat und wegen einer dieser Krankheit seiner Partnerin eigentlich so hin und so, so fokussiert war, etwas zu finden, mit dem man das lösen könnte und so, sondern mehr immer so, es hat ein Wissenschaftler, der gern Cyborg-Technologien entwickelt und so weiter. Und dann eben das Darkhold könnte immer als Motivation zuerst mal stehen, als es hat seinen mal macht ihn wahnsinnig oder macht hungrig oder bricht seine moralische Wertevorstellungen, obwohl er doch immer noch sagt, er will niemandem wehtun und so weiter, aber May ist ja trotzdem gekidnappt worden und so weiter, deswegen ist das eh ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, da kommen immer mehr Puzzleteile zusammen, was Radcliffe angeht. Und das haben die Schreiber natürlich schon extra auch so gemacht, dass wir in jeder Episode wie mehr realisieren oder mehr sehen. Aber sie haben natürlich das auch Agnes wohl benutzt, um so eine Parallele zu May aufzustellen, damit Coulson das nutzen kann, um seine eigenen Gefühle und innere, weiß nicht, Probleme, eben diese Einstellung, ja, May würde selber sagen, er sollte jetzt nicht so tun und sie einfach lassen und nicht alles aufs Spiel setzen, nur für sie und so, aber macht sie ja jetzt trotzdem. Das war nicht noch interessant, dass sie das selber wie angesprochen haben. Das hat bei Agents of S.H.I.E.L.D. so typisch, dass sie halt für jemand Spezielles setzen sie alle Berge in Bewegung Obwohl eigentlich die Philosophie von Agents, also von dieser SHIELD-Organisation eher ist, die haben ja, wie sagt man, the needs of the many outweigh the needs of the few. So dieser klassische Spruch. Also, kann man das auf Deutsch am besten sagen? Nicht, dass ich jetzt nur auf Englisch... Das Wohl der vielen steht über dem Wohl von wenigen. Ja, genau, stimmt, das Wohl. Das Wohl. Oder einigen. Ja. Ja, das haben sie ja ganz klar jetzt auch in der Person von Mac diesmal festgemacht. Also, dass er ja Coulson auch dafür kritisiert. Und da auch irgendwie diese Hoffnung absprechen will. Was ein bisschen komisch ist, Mac ist eigentlich nicht unbedingt so dieser Typ. Aber da haben sie jetzt einfach diese Gegenposition hineingeschrieben. Weil ich fand es auch, ja, also dass May doch noch am Leben sein kann, fand ich jetzt durchaus, wenn man jetzt in der Position ist von Coulson, verständlich, dass er das noch denkt, weil ist egal. Also, wenn sie noch keine Leiche haben, dann finde ich auch, dann darf man ruhig noch weiter forschen. Ja, das schon. Aber die Frage, ich finde, was Mac halt schon sagt, ist, haben wir das Recht, das Leben einer anderen Person dafür quasi so stark in Beschlag zu nehmen. Stimmt, dieser Punkt, das war wichtig. Weil man auch davon ausgehen muss, dass SHIELD hat viele Ressourcen, dass Coulson das vielleicht auch anders könnte. Und ist es dafür gerechtfertigt, eine Person halt, die dafür nichts kann, zu schädigen? Ja. Stimmt. Genau. Also ich hoffe aber auch, dass sie das noch weiter verfolgen, weil sie haben es jetzt zwar angesprochen, also von wegen, ja, wir sind uns dessen bewusst, aber sie haben nicht wirklich weiter erklärt, warum er es trotzdem macht. Also klar wissen wir, warum Coulson trotzdem weiter nach May sucht. Wir möchten auch alle, dass May wiedergefunden wird. Aber was die Argumentation ist, oder weil er ist jetzt wieder Director of S.H.I.E.L.D. Also er ist wieder nicht mehr Agent, der jetzt rogue geht und sein eigenes Ding durchzieht, sondern er ist wieder der Direktor und ist irgendwie mit seiner Seitenmission beschäftigt, während halt die anderen ja jetzt gerade auch nicht eine einfache Aufgabe hatten, die auch fast schiefgegangen wäre. Also wissen wir gerade, was mit Mace ist? Der wird da jetzt festgehalten. Genau. Also wird wohl gekidnappt, ja. Genau, also von daher... Ist ja nicht so toll, ja. Also ich denke, sie machen dann die Watch Dogs, also sehen wir dann noch, aber weil er ja der öffentliche Director of S.H.I.E.L.D. ist, bedeutet das natürlich viel, wenn die dann in den Medien verkünden können, hey, wir haben den Director of S.H.I.E.L.D. in unserem Gewahrsam. Also das ist schon eine große Sache. Und wie man es natürlich noch erklären kann, ist, weiß ich aber nicht, ob sie das gemacht haben oder noch machen werden, dass sie quasi die einen versuchen, über den direkt über die Watchdogs, an die Watchdogs ranzukommen, und er und Mac versuchen über Radcliffe, natürlich an May, aber auch an die Watchdogs ranzukommen. Wenn sie wissen, genauso viel wissen wie wir, wo ich gar nicht sicher bin, dann wissen sie ja, dass Radcliffe auch mit denen zusammenarbeitet. Und das heißt, wenn man über Agnes nach Radcliffe sucht, ist es natürlich auch ein legitimer Weg zur Organisation. Das stimmt, ja. Also von daher kann man es dann so wieder erklären. Also es macht durchaus Sinn, dass Coulson Mac dieser Spur folgt. Genau, also so könnte man es rechtfertigen, dass man sagt, wenn man Radcliffe über Agnes findet, dann hat man auch einen Zugang zu den Watchdogs. Das ist so, ja. Das können wir eigentlich direkt nehmen und weitermachen mit dem Inhuman-Typi, dem neuen. Ah ja, also der hat ja eigentlich schon einen Namen, aber Was Blotchley oder sowas, Blockley, irgendwas. Ja. Aber ich nenne ihn jetzt mal Inhuman-Typi. Ja, genau. Es ist jetzt ja nicht eine Figur, wo der Name so wichtig ist. Ja, also ich fand ihn einfach witzig. Ich finde, das ist so eine witzige, natürlich auch sehr verheerend, aber ich fand das eine witzige Inhuman-Eigenschaft, wie er einfach die ganze Zeit am Explodieren ist. Und das Schöne ist auch, dass er so viel Spaß dabei hat. Also das war, sah gut aus. Hat Spaß gemacht zum Zugucken. So. Ich fand es auch sehr gut. Also die Macht, die hat, also ich fand den Punkt, der dann May sagt, ja, ist ja eigentlich Selbstmordattentäter, ja, der Leben davon weglaufen kann. Ich so, stimmt, das ist eigentlich mega schlimm. Ja, ja. Aber aus Superheldensicht oder so, also wenn man als Zuschauersicht ist, aber so, boah, das ist eigentlich eine coole Kraft, wenn, ja, man da einfach nachher wieder zusammengesetzt wird und jedes Mal weiß, hey, ich komme da ohne Probleme, ja, raus. Aber klar, gleichzeitig hat es auch diese sehr eigentlich schlimme Seite. Ja. Aber beim ersten Mal war sie aus Versehen. Also Nadir, die Senatorin, ist ja jetzt tot, ja, kann man wohl schon sagen. Da war ich sehr überrascht. Ich so, wow, Agents of S.H.I.E.L.D., das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ihr da so ein Schlusspunkt bei diesem Charakter einschlägt. Aber nachher, wie er dann da mit Daisy auf der Straße, diese Idee, dass sie ihn so stoppen kann, indem sie genau das Gegenteil von dem, was die anderen gesagt haben, ja, du musst verhindern, dass er explodiert. Sie so, nein, ich mache, dass er immer explodiert, fand ich super. Hm. Genau. Nein, das war witzig. Ja. Und ja. Ja, und dann halt einfach die Ironie, dass ein Mitglied der Watchdogs, das gegen Inhumans kämpft, selber ein Inhuman ist, eigentlich war eigentlich logisch. Wie kann man wissen, dass man nicht ein Inhuman ist, außer man hat eben diese Kristalle mal in Berührung. Ist ja klar, dass da mal jemand dann selber davon betroffen ist. Und das ist, also sieht man ja doch noch öfters, dass so leider Mitglieder einer Gruppe dann eben gegen ihre Interesse einer Hassgruppe beitreten, ja, auch wenn sie es vielleicht eher versteckt oder auch offensichtlicher. Fand ich gut, dass sie das auch mal einbauten in Agents of S.H.I.E.L.D. Ja, und dass sie auch zeigen, dass es nicht bedeutet, dass er unbedingt seine Einstellung ändert. Ja, stimmt. Der hat sie dann doch immer noch verwendet für, ja, die Interessen. Dass dieser Hass quasi zu Selbsthass wird. Ja, genau, was ja auch in der echten Welt vorkommt. Ja, und was ja eigentlich auch, also der Hass auf andere kommt ja oft auch aus der Abneigung zu sich selbst. Ja. Dass wenn diese, also ich glaube, da gibt es sicher mehrere Motivationen oder Entwicklungen von Leuten, die eine so große, also Hass stimmt einfach, so einen großen Hass entwickeln, aber der Selbsthass ist sicher ein wichtiger Bestandteil von diesen Menschen, dass sie quasi mit sich selbst nicht leben können und das umkehren und auf andere projizieren. Ja, und von daher ist das schon das Umgekehrte, also dass er trotzdem weitermacht, naheliegend. Weil nur weil er jetzt das Objekt seines offiziellen, nach außen gerichteten Hasses ist, heißt es ja nicht, dass sein Selbsthass plötzlich weg ist. Mhm. Also von daher ist da eine gewisse Logik dahinter. Naja, mal sehen, wie oft er noch explodiert. Was ich in dem Zusammenhang auch noch ansprechen wollte, ist der Superior. Der ja als Blockley, nenne ich ihn jetzt mal, zurückkommt, ihn an die Wand wirft und ihn würgt. Ne? Also ziemlich, ja, heftig. Ziemlich lange auch, und Blockley versucht weiterzureden. Und dann lässt er ihn, also als er sagt, was er hören will, lässt er ihn runter, nimmt ihn zu sich, cradles his head, also nimmt so behütend seinen Kopf und zieht ihn ran an seine Brust. Also er nimmt ihn dann ja so in den Arm, aber eher so beschützend. Also nicht kollegial oder freundschaftlich oder so, sondern so wie man auch ein Kind oder jemand, der was Schlimmes erlebt hat gerade, beschützend in den Arm nimmt. Ja. Das heißt, zuerst macht er ihn fertig und bedroht ihn und übt Gewalt an ihm aus und dann gibt er ihm quasi den Trost noch dazu. Und das ist ein Element, also dieses Hurt and Comfort, das ich irgendwie schon öfters bei Bösewichten beobachtet habe. Und ich nehme an, dass wenn wir uns in die Gewaltforschung oder auch häusliche Gewaltforschung begeben würden, dass dieses Muster öfters auftritt, dass Leute, die ich glaube, sowohl psychische als auch körperliche Gewalt ausüben, auch immer gleichzeitig dann ihre Opfer wieder an sich binden durch Belohnung, durch Zärtlichkeit. Also das quasi, das hast du gut gemacht, du hast jetzt auf mich gehört und dann wirst du auch wieder, bin ich auch wieder zärtlich zu dir oder bin wieder Väter, also positiv mit dir. So, und ich habe das, also weil wir es ja öfters von Bösewichten haben, ist mir das einfach auch wieder aufgefallen, dass das öfters vorkommt, dieses Muster. Und das müsste man jetzt, also ich bin mir sehr sicher, ich meine, ich hätte auch schon Sachen dazu gelesen, dass das auch dazu gehört. Also ein Muster, das es auf jeden Fall gibt, aber das passt jetzt nicht ganz, ist es, man weiß von Männern, die ihre Frauen schlagen, ja dann oft sich ganz heftig entschuldigen und sagen, ich werde es nie wieder tun und alles. Aber das ist ja nicht das. Also weil in dieser Situation entschuldigt er sich ja nicht, sondern er behält die Oberhand. Aber er lässt ihn quasi nicht, er stößt ihn dann nicht von sich, sondern er gibt ihm dann wieder diese Nähe. So, und das finde ich noch ein spannendes Element von Bösewichten, dass sie dieses psychische geben, das Begreifen, dass sie ihre Untergebenen nicht einfach nur fertig machen können, sondern sie müssen da eine feine Balance halten zwischen belohnen und anerkennen, um sie quasi immer noch an sich binden zu können. So. But, ja. Genau. Das erklärt dann irgendwie so jemand, der selber dann zum Newman wird, trotzdem da diese Loyalität wohl noch empfindet. Plus aber auch eine Angst von, was könnte passieren, wenn sie sich gegen mich richten und so. Also genau. Diese psychologische Manipulation ja. Passiert ja ganz sicher. Ja. Das ist ja auch, dass diese Abhängigkeit auch von Elternfiguren, die einen eigentlich schlimm behandeln, aber trotzdem ist man so angewiesen auf ihre Zuneigung. Ja. Und kann sich, also viele Leute können sich dann auch von abusive parents, also von nicht übergriffig, aber von Eltern, die einen eigentlich missbrauchen, sei es jetzt psychisch oder körperlich, trotzdem immer noch da schwer loskommen von. Und so. Ja, das ist mir noch aufgefallen. Eine kürzliche, ähnliche Bösewichtin, die das auch so ähnlich macht, ist, ich habe den Film kürzlich gesehen, ist Entangled, also Rapunzel neu verföhnt, ja, ja. Weil ihre Mutter, also die Zauberin, macht ja auch immer, ist eigentlich fies zu ihr und sagt, ach, du bist so ein dummes Mädchen. Und dann nimmt sie aber hin und sagt, ach, ich bin doch so gut zu dir und du bist ein gutes Mädchen und so. Mhm. Also auch, man sieht das immer wieder, dieses Motiv. Ja, das ist mir dazu eingefallen. So gut, also das habe ich dann nicht so gedacht. Aber es ist so ein Moment, der eigentlich viel sagt, ja. Mhm. So die wieder ja. Dynamik dieser. Also wenn man mal hinguckt, es ist sehr, sehr, sehr zärtlich, wer ihn da hinnimmt. Mhm. Also. Interessant, ja. Haben wir sonst noch was zu den Inhumans? Also wir haben noch einen weiteren Typen, der kein Inhuman ist und irgendwie jetzt gerade Probleme hat. Ah ja, Mace natürlich, ja. Ja. Und da kommt noch jetzt nur dazu, dass er dieses Serum nicht mehr wirklich benutzen sollte. Ja. Auch noch ein interessanter Plot-Twist, dass er jetzt mal in Lebensgefahr gerät, wenn er es benutzt. Ja, und der weiß ja, er ist jetzt momentan wie so verloren, weiß nicht, was so sein Posten, was er machen soll, wie er helfen kann. Ich weiß nicht, das passt vielleicht auch zu diesen Darstellungen von Männlichkeit oder Vorstellungen von Männlichkeit, so, oh, ich muss doch der sein, der eben Kraft hat und beschützt und für alle zuständig ist. Und jetzt wurde ihm diese Rolle wie weggenommen und jetzt kommt noch dazu, dass er nicht einfach der Kämpfer auf dem Feld sein kann, wenn er ja jedes Mal, wenn es ja sein kann, dass dann das letzte Mal ist, dass er dieses Serum benutzt, weil er dann einen Herzinfarkt bekommt. Und dann am Schluss einfach so ist, hat er dann die. Also ich habe so verstanden, von wegen, er ist der Blocker, also der blockiert. Ich glaube, es ist ein Begriff aus dem Baseball-Jargon. Ja. Ach so. Ja, da kenne ich mich nicht zu. Meinst du nicht Football? Weil er sagt Football. Auf den Quarterback. Ah. Ja, dann ist es. Ah, stimmt, ja, dann macht es auch noch mehr Sinn. Genau. Aber ich habe noch gedacht, im Baseball, wo blockiert nee, man. Ja, nein, macht genau. Sinn, macht Sinn. Ja. Gut, dass du das sagst, ja. Also er hat dann halt auch noch so einen Sport. Jargon immer benutzt. Aber dass er dann wie so sich wie eine Opferung, also ich glaube, wie hat er sich das vorgestellt, dass er da, oder hat er das nicht gedacht, dass er da dann so überwältigt wird? Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber mich auch etwas gewundert. Also, ich mein, klar hat er dann diese übernatürlichen, also Kräfte, aber wenn dann halt eben sehr viele Leute auf einmal mit Elektroschockstäbe, also dann wird es irgendwann schwierig. Ja. Ja. Aber ja, hat sozusagen, da hat dann seine Aufgabe schon erfüllt, aber jetzt müssen sie ihn dafür retten, ist ja auch wieder blöd. ja, aber ich fand es einfach, hier ging es wieder mal so, oh, eine männliche Figur weiß nicht, was sie, wo sie hingehört und das Einzige, was sie kennt, ist halt, ich muss halt kämpfen und stark sein und oh nein, jetzt geht das auch nicht mehr. Und dabei finde ich ja diese Rolle von der Publicity-Figur, wo er ja nach kurz sagt, ah ja, ist jetzt halt für das zuständig. Ich so, ja, das ist doch auch gut. Ja. Und das müssen Leute auch machen. Es gibt ja PR-Leute und Publizistik und so weiter. Das ist ja einfach, dass man studiert und so weiter. Dass er wieder jetzt einfach nicht zufrieden war, sondern ich will halt Captain America sein. Also ich fand es auch interessant, dass das wie behandelt wurde. Von Mace würde ich jetzt halt sagen, ey, Dude, bist froh, dass du noch am Leben bist und schau doch, dass du eben jetzt nicht dein Leben aufs Spiel setzt, wenn es nicht nötig ist und so. Sie haben ja auch noch andere Agenten. Also ja, naja, es ist dann natürlich für die Story interessanter, wenn er sich da in die Menge stürzt und dann von denen dann weggenommen wird. Also ich habe mich auch etwas gewundert, gleichzeitig nicht gewundert, aber ich dachte auch so, also, du hast eigentlich genug zu tun. Ja. Eben, Öffentlichkeitsarbeit ist ein sehr wichtiger Bereich. Gerade für S.H.I.E.L.D., das nicht so gut dasteht. Und dann hatte ich aber eine andere Sache, wo ich nicht sicher bin, was sie jetzt über Mace sagen oder nicht sagen. Also, ich habe mich gefragt, ist er jetzt gut? So im Zwischenmenschlichen, also, dass er Leute zusammenbringen kann und in Besprechungen eigentlich ganz gut sieht, was gemacht werden soll, oder ist er nicht gut darin? Da war ich dann nicht ganz sicher, weil wenn, dann wäre das auch eine wichtige Funktion, dass er, egal ob er Superkräfte hat oder nicht, die Person ist, die sagt, okay, das und das sagt ihr, dann lasst uns das und das tun, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie eigentlich gesagt haben, nein, er ist eben nicht für das Operative zuständig. Genau, also da bin ich selbst noch ein bisschen verwirrt, wie sehr er jetzt eigentlich nicht mehr die Person ist, die sagt, was läuft und was nicht. Weil er, ja, also ich irgendwie das Gefühl hatte, dass er in Ansätzen ja schon teilweise die Person ist, die sagt, okay, das und das wurde gesagt, jetzt machen wir das auch oder so. Aber ja, bin ich ganz sicher. Aber ich finde auch, dass er eigentlich genug zu tun hätte, damit sich schon mal zu überlegen, wie man das gut verkaufen kann, was sie jetzt gerade machen oder was oder sich einfach wirklich um das öffentliche Image zu kümmern, das gerade vorherrscht. Ja. Und vorher hat er das ja auch eh schon gemacht. Mhm. Da war er ja nicht so oft im Feld, ja, also genau. Am Kämpfen. Also vielleicht hat er so irgendwie Blut geleckt und so, oh ja, ich will jetzt immer der sein, der in dieser Rüstung rumläuft und auf Captain America 2 macht. Das könnte es noch erklären. Ja. Naja, aber jetzt haben sie halt dieses. Es gibt dann wieder diese neue Konfliktsituation mit den Watch Dogs durch das. Naja. Der Mace. Ja. Sind wir mal gespannt. Dann hattest du noch was erzählt, dass irgendwer die Bemerkung von Simmons und Fitz nicht so cool fand mit der Überwachung. Ja. Geht es dabei um Los Angeles oder um welche Stadt geht es? Waren sie da nicht in Washington. Das kann sein, ja. In der Hauptstadt. Das würde Sinn machen, ja. Ja. Ja, jedenfalls, sie reden da ja, weil sie diese wo sie da alles untersucht haben, kann sie ja dann auf den Punkt, wir können ja da wieder jemand finden durch, diese Stadt ist ja die mit den meisten Überwachungskamera und Überwachungssystem. Und dann habe ich einfach irgendwo einen Kommentar oder in einer Review hat jemand geschrieben, ja, sie fanden das komisch, dass das einfach so als wird einfach hingestellt, hey, doch cool, können wir nutzen, wenn das ja eigentlich ein prekäres Thema ist, der Überwachungsstaat und Eingriffe in die Privatsphäre. Und jemand anders hat dann darauf reagiert, sie sind ja Geheimagente. Für sie ist das ja das ihres, eigentlich das erste Mittel, mit dem sie meistens arbeiten. Und du hast dann gesagt, du hast jetzt diese Szene ein bisschen anders verstanden. Ja, genau. Ich habe das nämlich eher so ein bisschen ironisch gehört. Also, dass Gemma so sagt, yay, wir sind ja in der Stadt mit den meisten Überwachungskameras. In diesem Fall können wir es auch mal gut nutzen. So, also so von wegen, nicht, dass sie das jetzt mega toll fand, dass das viele hat, aber wenn wir schon einen Zustand von totaler Überwachung haben, dann können wir es jetzt wenigstens nutzen. So hatte ich das eher gehört. Ich glaube, das macht auch Sinn, weil ja diese Sokovia Accords, wo ja auch darum geht, dass man eben Leute mit Superkräften dann extrem überwacht, ja eher als etwas Negatives hingestellt werden. Und in Captain America ging es ja genau darum, dass Captain America sagt, hey, das ist doch nicht gut, wenn man da alle so überwacht und Leute bestraft, bevor sie überhaupt etwas gemacht haben und so. Und dort wird es ja nicht klar dagegen. Also die Geschichte, die Konnotationen sind negativ auf den Überwachungsstaat. Ja. Gerichtet. Ja, also klar, eine Serie wie Agents of S.H.I.E.L.D. ist da halt immer so auf einer, wie sagt man, müssen aber wohl eine Balance finden, weil gleichzeitig sind sie tatsächlich eine Geheimorganisation. Ja, die öfter Sachen macht, die nicht cool sind. Ja, genau. Ja, aber und dann hat es halt doch mal Charakter, die vielleicht moralische Einwände zeigen. Also aber ich habe es wirklich eher so gehört, dass es überhaupt erst darauf hingewiesen wird. Ja. Eine Kritik dargestellt hat, weil sie hätten es auch einfach machen können. Sie hätten auch das laufen lassen können, aber dass sie es extra erwähnen, das ist die Stadt mit den meisten Überwachungskameras, ist quasi ein Hint, hey Leute, wir leben in einem Überwachungsstaat. So. Mhm. Ja, das macht Sinn, genau. Weil sonst machen sie es ja auch einfach so. Ja, weil sonst, also wenn sie es positiv gemeint hätten, dann hätten sie es einfach machen können. Ja. Also. Ja, das macht eben dann einfach diese Diskussion, die ich da mitbekommen habe, da war die Option, dass sie es ironisch oder also sarkastisch, besser gesagt, gemacht. Ja. Das kam da nicht auf, aber dann haben wir das jetzt hier mal gemacht. Es war ein bisschen mehrdeutig, also man hat sich vielleicht, aber eigentlich, wenn man Gemma kennt, glaube ich auch nicht, dass sie jetzt jemand ist, der sagt, ja, den überwachen wir jeden. Ja. Ja, und die klingen auch anders, wenn sie begeistert sind. Das stimmt, ja. Ja, Gemma und Fitz fand ich schön in dieser Folge. Also es ist einfach nett, wie quasi deren Beziehung nicht immer mega im Mittelpunkt steht, aber einfach schön behandelt wird von den Schreibern und Schreiberinnen, dass es immer wieder einfach so... Also es gab in diesem einen Moment, wo sie dann Fitz anblafft, dass er so solche Sachen lassen soll und dann umarmt und so. Einfach so kleine Momente, wo man sieht, ach, die beiden sind zusammen und es geht ihnen gut zusammen und sie haben sich gern. So, das war schön. Keine unnötigen Konflikte. Ja, und auch nicht... ja, genau, weil das gibt es ja manchmal auch, dass dann Beziehungen erst wieder auftauchen, wenn dann wieder irgendein Konflikt ist oder irgendein jemand entführt wird oder so. Also von wegen, ja, wo waren die jetzt die letzten 5 Staffeln? Also, dass man halt Paare dann nie erlebt, wie es ihnen auch gut geht. Und das ist eigentlich schade. Und dass das bei den beiden aber eigentlich immer wieder so Momente gibt, wo man sie zusammen sieht. Ja. Ja. Apropos Paare, da haben wir vor dem Aufnehmen schon darüber geredet, dass halt die Frage, wie das dann mit Coulson und May genau aussehen soll. Ja. Weil, also wir gehen mal davon aus, dass sie May retten werden und so weiter. Kann man sich das überhaupt vorstellen, dass die dann ein Paar sind? Und wieso muss es jetzt wieder auf diese klassische romantische Liebespaarstrecke gehen? Macht das überhaupt Sinn? Ja. Und du hast eben wegen Rosalind und Coulson hast du etwas Wichtiges gesagt. Also, ich mag May und Coulson sehr gerne zusammen. Ich finde, die haben eine tolle Freundschaft. Wirklich. Die passen gut zusammen, ergänzen sich gut. So. Aber mehr muss es für mich echt nicht haben. Und ich finde zum Beispiel, auch wenn man jetzt Rosalind und Coulson daneben stellt, dann war da eine gewisse Spannung. So, also da war so ein bisschen ein Knistern zwischen den weil die passen auch gut zusammen, eben sie haben ähnliche Jobs und ähnliche Interessen oder so, aber es war halt auch so dieses so auch ein bisschen die Herausforderung zwischen denen, was ich fand ganz schön gepasst hat. Und auch wenn man May und nicht Alex ihren Ex-Mann halt nimmt, ist das auch das Schöne, dass er halt nicht, dass er sie in anderer Weise ergänzt, weil er nochmal ein ganz anderer Typ ist als sie. Und das fand ich, die beiden haben für mich jetzt nicht ganz so geklickt wie Coulson und Rosalind, aber es war trotzdem interessant zu sehen und hat irgendwie auch Sinn gemacht. So. Und natürlich, eben, wie gesagt, ich finde Coulson und May passen sehr gut zusammen, aber als sehr, sehr gute Freund und Freundin. Und es ist einfach so, warum kann das nicht auch mal wertgeschätzt werden und warum nicht auch quasi als lebenslange Möglichkeit? Also so dieses, also weil ich finde, man könnte genau dasselbe ablaufen lassen. Coulson genauso intensiv dahinter, May wiederzukriegen, weil sie ist eine Partnerin für ihn. Aber halt einfach ohne diesen romantischen Anteil. So. Oh ja, das ist ja, finde ich, ein super Punkt. Deswegen dieses, man muss jemand retten und dann sind sie auch genau gerade noch kurz davor, eine Liebesbeziehung zu beginnen. Wenn ja, eben auch ohne Liebesbeziehung soll es genügend sein. Die Motivation wäre dann auch genau groß. Ja. Es muss nicht erst durch diese, oh, und wenn wir dann wieder uns in den Händen, in den Armen haben, küssen wir uns und so, sondern eben, nein, sie ist Familie, sie ist meine beste Freundin, sie ist ein Teil von mir, ohne dieses klassische heteronormative Verständnis von Beziehungen. Ja. Ja. Ich meine, klar, also Daisy, obwohl bei Daisy ist dann wieder, wird dann eher so eine Tochter-Vater-Beziehung immer mit Coulson angedeutet, aber dort, ja, wäre es theoretisch mal was anderes, das ist ja schon mal gut. Dort ist es eine Familienbeziehung, kann man schon sagen. Wo mal dort, wenn da immer diese Konflikte, also wenn Coulson Daisy retten wollte, dann so war es ja dann mal nicht auf Liebesbeziehungsstatus, ja, natürlich gesetzt. Also das gibt es in Agents of S.H.I.E.L.D. natürlich schon. Ja, ich meine, ja, da sind wir uns ja eh einig. Wir finden, genau, Agents of S.H.I.E.L.D. macht vieles richtig. Ja. Das ist ja nicht, aber deswegen kritisieren wir das jetzt halt an dieser Stelle. Ja, genau. Genau. Und was ich vorher noch gesagt habe, dass ich manchmal, also ich beobachte das einfach so bei amerikanischen Serien oder allgemein so klassische Serien, Mainstream-Produktionen, dass halt immer so der Drang ist, man muss Pärchen machen. Jeder muss jemand haben. Mac ist jetzt mit Elena, Gemma und Fitz. Okay, Daisy hat halt Lincoln vorher gehabt, den hat sie jetzt verloren, muss jetzt wie eine Ruhepause einnehmen, aber ich bin mir sicher, dass für sie auch wieder, also wenn jetzt die Serie noch länger weitergeht, das wissen wir jetzt halt nicht so genau, dann würde es irgendwann, denke ich, auch wieder jemand auftauchen, mit dem sie eine Beziehung aufbauen könnte. Aber jetzt bei Coulson war jetzt wie, okay, jetzt ist Rosalind schon länger her, jetzt ist er wieder bereit für etwas Neues. Dann May hat jetzt ihren Ex-Mann, der dann gestorben ist wegen HIV. Der ist jetzt wohl auch genug lange zurück. Jetzt können sie wieder neue Beziehungen aufbauen. Was ja in der Realität durchaus passiert. Logisch, Leute, es gibt viele Leute, die gerne immer wieder Beziehungen haben. Aber May ist jetzt halt nicht so der Typus und Coulson muss das auch nicht unbedingt sein. Ja, es gibt viele Leute, da ist das nicht so. Und, und trotzdem haben sie ein erfülltes Beziehungsleben. Genau. Also, da ist immer dieser Drang, oh, es muss eine Liebesbeziehung sein. Einfach so, dass eben das ist so die Message, die diese Mainstream-Medien der Gesellschaft weitergeben. Also ich sicher empfinde das einfach eher nervig, wenn da immer so dieser Push, oh, nur diese Art von Beziehung ist die echte, wahre Art der Beziehung. Es muss eine Liebesbeziehung sein zwischen zwei Menschen und das andere ist dann wie sekundär. Also so wird es oft irgendwie subtil, vielleicht auch direkter am Zuschauer wie weitergegeben. Ja. Und Coulson und May hätten das jetzt auch ohne diese Ebene, wäre das weiterhin super gewesen. Es wäre nicht nötig gewesen. Also ein bisschen, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich nicht richtig, aber ein bisschen bin ich ja noch nicht ganz überzeugt, dass es so kommt, aber eigentlich ist es schon sehr stark angedeutet. Ne? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht May, vielleicht wegen dem, was sie erlebt hat, vielleicht dann wie sagt, nein, ich kann jetzt nicht eine Beziehung eingehen. Ja, dann oder haben wir wieder, dann wäre es halt wieder so eine in die Länge ziehen, weil der Endpunkt vielleicht doch wieder der gleiche wäre, wieder bei Gemma und Fitz, wo immer irgendwas in den Weg kam und sie einfach nie zumal zu diesem Punkt kommen durften, aber es natürlich am Schluss schon so gedacht war. Ja, das kann auch wieder nervig sein. Ja. Naja, ich mag lieber ein bisschen Boom zugucken. Der hat so viel Freude dabei, das war so cool. Weil ich dachte erst noch, oh nein, jetzt müssen wir einmal in Newman zugucken, der jedes Mal darunter leidet, dass er einer ist. Aber ja, ja, so dass er selbst seine Kraft cool findet, fand ich dann eigentlich schön. Ja. Also dann auch. Ja, das war ganz witzig. Sofort los. Also okay, zuerst musste er zu den Newmans zurück, aber nachher war er so, okay, jetzt mache ich wieder und jetzt mache ich so und dann ja, bin ich wieder am Leben, ist alles gut. Yay. Ja, genau. Stimmt, und das war echt cool gemacht. Und eine, fand, ja? Also eben wie Daisy damit umgegangen ist, fand ich wirklich witzig, weil am Anfang waren sie, ja Daisy, du musst ihn verhindern. Und sie so, ich kann es gar nicht. Und sie so, I can try. Aber nachher ging es ja trotzdem nicht. Und dann, dass sie eine andere Idee dafür gefunden hat, fand ich gescheit gemacht. Ja. Ja, apropos coole Action, ich fand das mit der Kapsel eine sehr schöne Szene. Wo er aufgesogen wurde? Nee, oder was? Wo sie ihn gerade noch in die Kapsel kriegen und dann, das war ein schönes Stück Action. Also kurz so, bevor er explodiert. Ja, das war cool. Wie sie da alle zusammen irgendwie gearbeitet haben. Dass das noch funktioniert hat, war krass. Ja, das war witzig. Und dann zuletzt jetzt noch eine wieder mal Beobachtung. Zum Äußeren, Daisy hat wieder viel weniger Make-up und auch keine Ketten überall und so. Stimmt. Also sie ist jetzt wieder Agentin, auch von ihrem Aussehen her. Praktisches Outfit, also ja. Und genau. Da haben die Macher wohl wirklich, mit dem Make-up stellen wir ihren Status da vor. Ist sie halt abtrünnig auf eigenem Fuß und dann, wenn sie wieder im Team ist, ist sie weniger dunkel geschminkt, ja, voll. Also, ja. Ja. Ist ein bisschen also ich finde das dann eher so ein bisschen offensichtlich. So klischee-mäßig, so oh, dunkles Make-up, Emo-Style. Ja. Bisschen, ja. Nein, aber okay. Aber es fällt auf, ja. Ja, genau, es wird wieder aufgefallen. Gut, dann war es das zu dieser Folge Boom. Genau. Von mir, Ann-Sophie und Nuriam. Wir wünschen euch bis nächste Woche viel Spaß beim Serienschauen und verabschieden uns. Tschüss. Ja. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay. Es hat mich 6 gemacht. Fair.